Die südkoreanische Zeitung Hangyore kritisierte am 3. Dezember in einem Beitrag die Theorie von einem geordneten Rücktritt, für die die konservative Regierung eintritt, um die Amtszeit der Präsidentin zu verlängern. 2 Millionen Kerzen, die jedes Wochenende in ganz Südkorea brennten, die niedrige Unterstützungsquote von nur 4% für die Präsidentin, trotz ihrer Entschuldigung vor dem Volk und die Bejahung der Amtsenthebung durch die Mehrheit von Bevölkerung, das müsste der Präsidentin schon längst reichen, um freiwillig zurückzutreten, hieß es in der Zeitung.